des Morgenrot über den tiefen Wäldern. Wolken treibt der Wind, Nebel liegt auf den Feldern. Erst des Morgenrot bringt mir den Gruß der Heimat aus dem fernen Land, wo meine Wiege stand. Ich seh die Birken im Sonnenlicht stehen, silbern vom Tau der kühlen Morgenrot liegt auf den weiten Seen. Gräser wiegt der Wind, die an den Ufern stehen. Schwäne hoch über dem Feld, auf ihrem Fluge nach Norden. Was ist aus all dem Vertrauten zu Haus und aus den Freunden geworden? Erst des Morgenrot bringt mir